Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 5 bis 8. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Gott segne dieses Wort. Gehorsam. In diesem Bibeltext hier lernen wir mehr über Jesus Christus Gehorsam und was es bedeutet, gehorsam zu sein. Und ich möchte euch einladen, hier auch nochmal in das Matthäus-Evangelium zu gehen, Kapitel 26, Vers 36 bis 46, und zu verstehen, was unser Jesus Christus für uns getan hat. Und in Bescheidenheit vor Gott gehorsam war und das getan hat, was wir selber nie tun können und selber nie tun konnten. Und die Einladung ist hier eben, gehorsam zu sein und in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus zu wachsen. Und darauf kommt es an. Lest mal selber diese Bibeltexte durch. Das ist dann, hilft uns dann zu verstehen, dass wir hier Jesus Christus imitieren können und er uns hilft zu verstehen, dass er das tut für uns, was wir selber nie tun können. Und das ist unsere Einladung hier, ein Geschenk, gehorsam zu sein. Lieber Jesus, wir danken dir hier, für was du uns aufzeigst, gehorsam zu sein. Und wir beten, dass alle Menschen diese Wahrheiten wahrnehmen und du uns hilfst, in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen. Wir danken dir für alles das, was du für uns getan hast am Kreuz. Und wir beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.